Lies jetzt die Aufgabe 15. Aufgabe 15. Hallo Frank, was machst du heute nach der Schule? Vielleicht spiele ich ein bisschen an der PlayStation. Ich möchte ein neues Spiel ausprobieren. Das ist doch langweilig. Gehen wir doch lieber ins Stadion. Heute ist ein super Spiel. VfB Stuttgart gegen Bayern München. Gute Idee, das wusste ich nicht. Und morgen gehen wir Tennis spielen, okay? Ende von Teil 3. Thank you.